Das steinerne Herz, Abschnitt 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann. Zweiter Teil, vierte Geschichte. Das steinerne Herz, Abschnitt 2. Die Röcke ausgezogen, die lästigen Perücken in den Holunder gehängt, schlugen sie Ballon. Aber niemand übertraf den Hofrat Reutlinger, der den Ballon bis zu einer unglaublichen Höhe und so geschickt zu treiben wusste, dass er jedes Mal dem Gegenspieler schlaggerecht niederfiel. In dem Augenblick ließ sich eine abscheuliche Musik von kleinen Pfeifen und dumpfen Trommeln hören. Die Herren endeten schnell ihr Spiel und griffen nach ihren Röcken und Perücken. »Was ist denn das nun wieder?« sprach Ernst. »Ich wette«, erwiderte Willibald, »der türkische Gesandte zieht ein.« »Der türkische Gesandte?« frug Ernst ganz erstaunt. »So nenne ich«, fuhr Willibald fort, »den Baron von Exter, der sich in G. aufhält und den du noch viel zu wenig gesehen hast, um in ihm nicht eins der wunderlichsten Originale zu erkennen, die es geben mag. Er ist ehemals Gesandter unseres Hofes in Konstantinopel gewesen und noch immer sonnt er sich in dem Reflex dieser wahrscheinlich genussreichsten Frühlingszeit seines Lebens. Seine Beschreibung des Palastes, den er in Pera bewohnte, erinnert an die diamantenen Feenpaläste in Tausend und einer Nacht und seine Lebensweise an den weisen König Salomo, dem er auch darin gleichen will, dass er sich wirklich der Herrschaft über unbekannte Naturkräfte rühmt. In der Tat hat dieser Baron Exter seiner lügerischen Prahlerei, seiner Charlatanerie unerachtet, doch etwas Mystisches, das mich wenigstens in drolligem Abstrich mit seiner äußeren, etwas skurrilen Erscheinung oft wirklich mystifiziert. Davon, ich meine, von seinem wirklich mystischen Treiben geheimer Wissenschaften, rührt auch seine enge Verbindung mit Reutlingen her, der diesem Wesen ganz ergeben ist, mit Leib und Seele. Beide sind wunderliche Träumer, aber jeder auf seine Weise. Übrigens aber entschiedene Mesmerianer. Unter diesem Gespräch waren die Freunde bis an des Gartens großes Gattertor gelangt, durch welches soeben der türkische Gesandte einzog. Ein kleiner, rundlicher Mann mit einem schönen türkischen Pelz und hohen, aus farbigen Schals aufgewickelten Turban angetan. Als Gewohnheit hatte er sich aber nicht von der eng anschließenden Zopfperücke mit kleinen Löckchen, aus Bedürfnis nicht von den filzenden Podagristenstiefeln trennen können, wodurch freilich das türkische Kostüm schwer verletzt wurde. Seine Begleiter, die das abscheuliche, musikalische Geräusch machten, und in denen Willibald trotz der Vermummung Exters Koch und anderes Hausgesinde erkannte, waren zu Mohren angerußt und trugen spitze, gemalte Papiermützen, den Sanbenitus nicht unähnlich, welches drollig genug aussah. Den türkischen Gesandten führte am Arm ein alter Offizier, nach seiner Tracht von irgendeinem Schlachtfelde des Siebenjährigen Krieges erwacht und erstanden. Es war der General Rixendorf, Kommandant von G., der dem Hofrat zu gefallen, samt seinen Offizieren, sich in das alte Kostüm geworfen hatte. »Salama Milek«, sprach der Hofrat den Baron Exter umarmend, der sofort den Turban abnahm und ihn wieder auf die Perücke stülpte, nachdem er sich den Schweiß von der Stirne mit einem ostindischen Tuch weggetrocknet. In dem Augenblick bewegte sich auch in den Zweigen eines Spätkirschenbaums der goldstrahlende Fleck, den Ernst schon lange betrachtet hatte, ohne enträtseln zu können, was da oben sitze. Es war bloß der geheime Kommerzienrat Harscher in einem goldstoffenen Ehrenkleide, ebensolchen Beinkleidern und silberstoffener mit blauen Rosenbouquets bestreuter Weste, der nun sich aus den Blättern des Kirschbaums entwickelte und, für sein Alter behende genug, auf der angelehnten Leiter herabstieg und mit ganz feiner, etwas quäkender Stimme singend oder vielmehr kreischend »Ah, che vedo, oddio che sento« dem türkischen Gesandten in die Arme eilte. Der Kommerzienrat hatte seine Jugendzeit in Italien zugebracht, war ein großer Musikus und wollte noch immer mittels eines langgeübten Falsetts singen wie Farinelli. »Ich weiß«, sprach Willibald, »dass Harscher sich die Taschen mit Spätkirschen vollgestopft hat, die er irgendein Madrigal süß lamentierend den Damen präsentieren wird. Da er aber, wie Friedrich der Zweite, den Spaniol ohne Dose in der Tasche ausgeschüttet trägt, wird er mit seiner Galanterie nur widerwilliges Ablehnen und finstere Gesichter einernten.« Überall war nun der türkische Gesandte sowie der Held des siebenjährigen Krieges mit Freude und Jubel empfangen worden. Letzterer wurde von Julchen Fjord mit kindlicher Demut begrüßt. Tief beugte sie sich vor dem alten Herrn und wollte ihm die Hand küssen. Da sprang aber der türkische Gesandte wild dazwischen, rief: »Narrheiten, tolles Zeug!« umarmte Julchen mit Heftigkeit, wobei er dem Kommerzienrat Harscher sehr hart auf die Füße trat, der aber vor Schmerz nur ein ganz klein wenig miaute, und rannte dann mit Julien, die er unter den Arm gefasst, davon. Man sah, dass er sehr eifrig mit den Händen focht, den Turban auf- und abstülpte und so weiter. »Was hat denn der Alte mit dem Mädchen vor?« sprach Ernst. »In der Tat«, erwiderte Willibald, »es scheint Wichtiges, denn ist Exter gleich des Mädchens Pate und ganz vernarrt in sie, so pflegt er doch nicht sogleich aus der Gesellschaft mit ihr davonzulaufen.« In dem Augenblick blieb der türkische Gesandte stehen, streckte den rechten Arm weit von sich und rief mit starker Stimme, dass es im ganzen Garten widerhallte: »Apporte!« Willibald brach in ein lautes Gelächter aus. »Wahrhaftig«, sprach er dann, »es ist weiter nichts, als dass Exter Julien zum tausendsten Mal die merkwürdige Geschichte vom Seehunde erzählt.« Ernst wollte diese merkwürdige Geschichte durchaus wissen. »Erfahre denn«, sprach Willibald, »dass Exters Palast dicht am Bosporus lag, so dass Stufen von dem feinsten karrarischen Marmor hinabführten ins Meer. Eines Tages steht Exter auf der Galerie in die tiefsinnigsten Betrachtungen versunken, aus denen ihn ein durchdringender, gellender Schrei hinausreißt. Er schaut hinab und siehe, ein ungeheurer Seehund ist aus dem Meer hinaufgetaucht und hat einem armen, türkischen Weibe, die auf den Marmorstufen saß, den Knaben von dem Arm hinabgerissen, mit dem er eben abfährt in die Meereswellen. Exter eilt hinab. Das Weib fällt ihm trostlos weinend und heulend zu Füßen. Exter besinnt sich nicht lange, er tritt dicht ans Meer, auf die letzte Stufe, streckt den Arm aus und ruft mit starker Stimme: „Apporte!“ Sogleich steigt der Seehund aus der Tiefe des Meeres, im weiten Maule den Knaben, den er zierlich und geschickt, wie auch ganz unversehrt dem Magier überreicht und sodann, jedem Dank ausweichend, sich wieder entfernt in das Meer niedertaucht.« »Das ist stark«, rief Ernst. »Siehst du wohl«, fuhr Willibald fort, »siehst du wohl, wie Exter jetzt einen kleinen Ring vom Finger zieht und ihn Julien zeigt? Keine Tugend bleibt unbelohnt. Außerdem, dass Exter dem türkischen Weibe den Knaben gerettet hatte, so beschenkte er sie noch, als er vernahm, dass ihr Mann, ein armer Lastträger, kaum das tägliche Brot zu verdienen vermochte, mit einigen Juwelen und Goldstücken. Freilich nur eine Lumperei, höchstens 20.000 bis 30.000 Taler an Wert. Darauf zog das Weib einen kleinen Saphir vom Finger und drang ihn extern auf, mit der Versicherung, es sei ein teures ererbtes Familienstück, das nur durch Exters Tat gewonnen werden könne. Exter nahm den Ring, der ihm von geringem Werte schien, und erstaunte nicht wenig, als er später durch eine kaum sichtbare arabische Inschrift an des Ringes Reif belehrt wurde, dass er des großen Alis Siegelring am Finger trage, mit dem er jetzt zuweilen Mahomets Tauben heranlockt und mit ihnen konversiert.« »Das sind ganz erstaunliche Dinge«, rief Ernst lachend. »Doch lass uns sehen, was dort in dem geschlossenen Kreise vorgeht, in dessen Mitte ein klein Ding wie ein kartesianisches Teufelchen auf- und niedergaukelt und quinkeliert.« Die Freunde traten auf einen runden Rasenplatz. Ringsumher saßen alte und junge Herren und Damen. In der Mitte sprang ein sehr bunt gekleidetes, kaum 4 Fuß hohes Dämchen mit einem etwas zu großen Apfelkörbchen umher und schnappte mit den Fingerchen und sang mit einem ganz kleinen, dünnen Stimmchen: »Am ne vous trompe bergère.« »Solltest du wohl glauben«, sprach Willibald, »dass dies putzige Figürchen, die so überaus naiv und charmant tut, Juliens ältere Schwester ist? Du merkst, dass sie leider zu den Weibern gehört, die die Natur mit recht bitterer Ironie mystifiziert, indem sie trotz alles Sträubens zur ewigen Kindheit verdammt, vermöge ihre Figur und ihres ganzen Wesens im Alter noch mit jener kindischen Naivität kokettierend sich und anderen herzlich zur Last werden müssen, wobei es denn oft an gehöriger Verhöhnung nicht mangelt.« Beiden Freunden wurde das Dämchen mit ihrer französischen Faselei recht fatal. Sie schlichen daher fort, wie sie gekommen, und schlossen sich lieber an den türkischen Gesandten an, der sie fortführte in den Saal, wo eben, da die Sonne schon niedersank, alles zu der Musik vorbereitet wurde, die man heute zu geben im Sinn hatte. Der österleinische Flügel wurde geöffnet und jedes Pult für die Künstler an seinen Ort gestellt. Die Gesellschaft sammelte sich nach und nach. Erfrischungen wurden herumgereicht in altem, reichen Porzellan. Dann ergriff Reutlinger eine Geige und führte mit Geschicklichkeit und Kraft eine Sonate von Corelli aus, wozu ihn der General Rixendorf auf dem Flügel begleitete. Dann bewährte sich der goldstoffene Harscher als Meister auf der Theorbe. Hierauf begann die geheime Rätin Foerd eine große italienische Szene von Anfossi mit seltenem Ausdruck. Die Stimme war alt, tremulierend und ungleich, aber noch wurde alles dieses durch die ihr eigene Meisterschaft des Gesangs besiegt. In Reutlingers verklärtem Blick glänzte das Entzücken längst vergangener Jugend. Das Adagio war geendet, Rixendorf begann das Allegro, als plötzlich die Tür des Saals aufgerissen wurde und ein junger, wohlgekleideter Mensch von hübschem Aussehen, ganz erhitzt und atemlos, hinein und zu Rixendorfs Füßen stürzte. »Oh, Herr General, Sie haben mich gerettet, Sie allein, es ist alles gut, alles gut. Oh mein Gott, wie soll ich Ihnen denn danken?« So schrie der junge Mensch, wie außer sich. Der General schien verlegen. Er hob den jungen Menschen sanft auf und führte ihn mit beschwichtigenden Worten heraus in den Garten. Die Gesellschaft war von dem Auftritt überrascht worden. Jeder hatte in dem Jüngling den Schreiber des Geheimen Rates Foerd erkannt und schaute diesen mit neugierigen Blicken an. Der nahm aber eine Prise nach der anderen und sprach mit seiner Frau Französisch, bis er endlich, da ihm der türkische Gesandte näher auf den Leib rückte, rundheraus erklärte: »Ich weiß, Hochzuverehrende, durchaus mir nicht zu erklären, welcher böse Geist meinen Max hier so plötzlich mit exaltierten Danksagungen hineingeschleudert hat, werde aber sogleich die Ehre haben.« Damit schlüpfte er zur Türe heraus, und Willibald folgte ihm auf dem Fuße. Das dreiblättrige Kleeblatt der Foerdschen Familie, nämlich die drei Schwestern, Nanette, Clementine und Julie, äußerten sich auf ganz verschiedene Weise. Nanette ließ den Fächer auf- und niederrauschen, sprach von Edotrie und wollte endlich wieder singen »Amez-vous troupeau«, worauf aber niemand achtete. Julien war abseits in den Winkel getreten und der Gesellschaft den Rücken zugewendet, war es, als wolle sie nicht allein ihr glühendes Gesicht, sondern auch einige Tränen verbergen, die ihr, wie man schon bemerkt, in die Augen getreten. Freude und Schmerz verwunden mit gleichem Weh die Brust des armen Menschen, aber färbt der dem verletzenden Dorn nachquillende Blutstropfe nicht mit höherem Rot die verbleichende Rose? So sprach mit vielem Pathos die jean-paulisierende Clementine, indem sie verstohlen die Hand eines hübschen, jungen, blonden Menschen fasste, der gar zu gern sich aus den Rosenbanden, womit ihn Clementine bedrohlich umstrickt und in denen er etwas zu spitze Dornen verspürt hatte, losgewickelt. Der lächelte aber etwas fade und sprach nur: »Oh ja, Beste!« Dabei schielte er nach einem seitwärts stehenden Glase Wein, welches er gern auf clementinens sentimentalen spruch gelehrt. Das ging aber nicht, da clementine seine linke hand festhielt, er aber mit der rechten soeben das besitztum eines stücks kuchen ergriffen. In dem augenblick trat willibald zur saaltür herein und alles stürzte auf ihn zu mit tausend fragen: wie, was, warum und woher? Er wollte durchaus nichts wissen, zog aber ein verschmitzteres Gesicht als jemals. Man ließ nicht ab von ihm, weil man deutlich bemerkt, dass er im Garten sich mit dem geheimen Rat Foerd zum General Rixendorf und zum Schreiber Max gesellt und heftig mitgesprochen hatte. »Soll ich denn«, so fing er endlich an, »soll ich denn in der Tat die wichtigste aller Begebenheiten vor der Zeit ausplaudern, so muss es mir vergönnt werden, zuvörderst an Sie, meine hochzuverehrenden Damen und Herren, einige Fragen zu richten.« Man erlaubte das gern. »Ist Ihnen«, fuhr Willibald nun pathetisch fort, »ist Ihnen nicht allen der Schreiber des Herrn Geheimen Rat Foerd, Max geheißen, als einen wohlgebildeten, von der Natur reichlich ausgestatteter Jüngling bekannt?« »Ja, ja, ja«, rief der Chor der Damen. »Ist Ihnen«, frug Willibald weiter, »ist Ihnen nicht sein Fleiß, seine wissenschaftliche Bildung, seine Geschicklichkeit im Geschäft bekannt?« »Ja, ja«, rief der Chor der Herren. Und wieder: »Ja, ja, ja«, der vereinigte Chor der Herren und Damen, als Willibald noch frug, ob Max nicht weiter als der aufgeweckteste Kopf, voller Possen und Schnurren, sowie endlich als solch geschickter Zeichner bekannt sei, dass Rixendorf, der als Dilettant in der Malerei Ungewöhnliches leistete, es nicht verschmäht habe, selbst ihm zweckmäßigen Unterricht zu erteilen. Es begab sich, erzählte nun Willibald, dass vor einiger Zeit ein junges Meisterlein von der ehrsamen Schneiderzunft seine Hochzeit feierte. Es ging dabei hoch her, Bässe schnurrten, Trompeten schmetterten durch die Gasse. Mit rechter Wehmut sah des Herrn Geheimen Rats Bedienter, Johann, zu den erleuchteten Fenstern herauf. Das Herz wollte ihm springen, wenn er unter den tanzenden Jettchens Tritte zu vernehmen glaubte, die, wie er wusste, auf der Hochzeit war. Als nun aber Jettchen wirklich zum Fenster herausguckte, da konnte er es nicht länger aushalten. Er lief nach Hause, warf sich in seinen besten Staat und ging keck herauf in den Hochzeitssaal. Er wurde wirklich zugelassen, freilich unter der schmerzlichen Bedingung, dass im Tanz jeder Schneider vor ihm den Vorzug haben sollte, wodurch er freilich auf die Mädchen angewiesen wurde, mit denen, ob ihrer Hässlichkeit oder sonstigen Untugenden, niemand tanzen mochte. Jettchen war auf alle Tänze versagt, aber sowie sie den Geliebten sah, vergaß sie alles, was sie versprochen, und der beherzte Johann stieß das dünnleibige Schneiderlein, das ihm Jettchen abtrotzen wollte, zu Boden, dass es über und über purzelte. Dies gab das Signal zum allgemeinen Aufstande. Johann wehrte sich wie ein Löwe, Rippenstöße und Ohrfeigen nach allen Seiten austeilend, doch er musste der Menge seiner Feinde erliegen und wurde auf schmähliche Weise von Schneidergesellen die Treppe herabgeworfen. Voll Wut und Verzweiflung wollte er die Fenster einwerfen, er schimpfte und fluchte. Da kam Max, der nach Hause ging, des Weges, und befreite den unglücklichen Johann aus den Händen der Scharwacht, die eben über ihn herzufallen im Begriff stand. Nun klagte Johann sein Unglück und wollte durchaus nicht abstehen von tumultarischer Rache. Doch es gelang endlich dem klügeren Max, ihn zu beruhigen, wiewohl nur unter dem Versprechen, dass er sich seiner annehmen und die ihm geschehene Unbill so rächen wolle, dass er ganz gewiss zufrieden sein werde. Willibald hielt plötzlich ein. »Nun, nun, und weiter! Eine Schneiderhochzeit, ein Liebespaar, Prügel, was soll denn das werden?« So rief es von allen Seiten. »Erlauben Sie«, fuhr Willibald fort, »erlauben Sie, Hochzuverehrende, zu bemerken, dass, um mit dem berühmten Weber Zettel zu reden, in dieser Komödie von Johann und Jettchen Dinge vorkommen, die nimmermehr gefallen werden. Es könnte sogar wieder den feinsten Anstand gesündigt werden.« »Sie werden's schon einzurichten wissen, lieber Herr Willibald«, sprach die alte Stiftsrätin von Krain, indem sie ihn auf die Schulter klopfte. »Ich für meinen Teil kann einen Puff vertragen.« Der Schreiber Max, erzählte Willibald weiter, setzte sich andern Tages hin, nahm ein schönes Blatt Velinpapier, Bleifeder und Tusche und zeichnete mit der vollendetsten Wahrheit einen großen, stattlichen Ziegenbock hin. Die Physiognomie dieses wunderbaren Tiers gab jedem Physiognomen reichlichen Stoff zum Studium. In dem Blick der geistreichen Augen lag etwas Überschwängliches, wiewohl um das Maul und um den Bart herum einige Konvulsionen zitternd zu spielen schienen. Das Ganze zeugte von innerer, unaussprechlicher Qual. In der Tat war auch der gute Bock beschäftigt, auf eine sehr natürliche, wiewohl schmerzliche Weise, ganz kleine, allerliebste, mit Schere und Bügeleisen bewaffnete Schneiderlein zur Welt zu befördern, die in den wunderlichsten Gruppen ihre Lebenstätigkeit bewiesen. Unter dem Bilde stand ein Vers, den ich leider vergessen. Doch irre ich nicht, so hieß die erste Zeile: Ei, was hat der Bock gegessen? Ich kann übrigens versichern, dass dieser wunderbare Bock... Genug, genug, riefen die Damen. Genug von dem garstigen Tier. Von Max wollen wir hören. Besagter Max, nahm Willibald das Wort wieder auf. Besagter Max gab das wohl ausgeführte und vollkommen geratene Tableau dem gekränkten Johann, der es so geschickt an die Schneiderherberge anzuheften wusste, dass einen ganzen Tag hindurch das müßige Volk nicht von dem Bildnis wegkam. Die Straßenjungen schwenkten jubelnd die Mützen und tanzten jedem Schneiderlein, das sich sehen ließ, hinterher und sangen und kreischten gewaltig: Ei, was hat der Bock gegessen? Niemand anders hat das Blatt gezeichnet als des geheimen Rats Max, sagten die Maler. Niemand hat die Worte geschrieben als des geheimen Rats Max, riefen die Schreibmeister, als die ehrsame Schneiderzunft die nötigen Erkundigungen einzog. Ende des zweiten Abschnitts von Das steinerne Herz.